Erstens. Ungleichheit ist schlecht, Gleichheit ist gut. Das Postulat. Ein vorurteilsfreier Blick auf die menschliche Geschichte zeigt uns, dass es außer dem Tod, der aber kein Ungemach sein muss, wenn er spät kommt und gnädig ist, überhaupt kein menschliches Unglück gibt, das nicht in der Ungleichheit wurzelt, und dass die Freuden, die der eine aus der Ungleichheit ziehen mag, allemal kompensiert werden durch die Leiden, die dieselbe Ungleichheit einem anderen zufügt. Die folgenden Beispiele aus Religion, Mythologie und Geschichte beweisen dieses schlagend. Ich habe sie ausgesucht nach ihrem exemplarischen Charakter. Und sie sind umso überzeugender, weil sie größtenteils zu unserem kulturellen Gedächtnis gehören. Das beginnt schon in der Schöpfungsgeschichte. Gott schuf Eva aus Adams Rippe, denn er meinte, es sei nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Damit hatte er wohl recht. Aber musste es deshalb eine Frau sein? Mit der Ungleichheit von Mann und Frau begann doch das ganze Unglück. Adam wäre von alleine nie auf die Idee gekommen, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Er hätte für immer im Paradies bleiben können. Die Frau hätte nicht in Schmerzen Kinder gebären müssen, und der Welt wäre die Überbevölkerung mit all den üblen Folgen wie Artensterben, Klimakatastrophe und Umweltverschmutzung erspart geblieben. Bei der Schaffung der ursprünglichen Ungleichheit zwischen Mann und Frau hat Gott also wirklich einen schweren Fehler gemacht. Stellen wir uns vor, er hätte stattdessen aus Adams Rippe einen jungen Mann erschaffen. Die beiden hätten sich in aller Unschuld an der Schönheit ihrer ewig jungen männlichen Körper erfreuen können. Selbst ihr Sex wäre folgenlos geblieben. Keine Überbevölkerung, keine Kriege, kein Feminismus, nichts. Die Welt wäre ein besserer Ort gewesen und die Schwulen hätten nie um Gleichberechtigung kämpfen müssen. Weil es aber Eva gab, wurde die Vertreibung aus dem Paradiese unvermeidlich. Dann ging es schon gleich weiter mit der Ungleichheit. Abel wurde von seinen Eltern offenbar mehr geliebt als sein Bruder Kain. Vielleicht war er hübscher, intelligenter oder ganz einfach liebenswürdiger. Worin immer die Ungleichheit bestand, sie hatte den ersten Mord der Menschheitsgeschichte zur Folge und schuf insofern einen üblen Präzedenzfall. Wenn schon die Söhne ungleich waren, so hätten die Eltern das doch niemals zeigen dürfen. Sie hätten Abel dazu erziehen müssen, seine Qualitäten zu verstecken und Kain darin bestärken müssen, dass er zwar anders, aber keineswegs schlechter sei. Getreu den Leitlinien moderner Bildungspolitik hätten sie Abel gar nicht fördern dürfen, dafür aber mit Kain umso mehr üben müssen. So hätte man den Mord vielleicht verhindern können. Eines können wir aus der Geschichte von Kain und Abel immerhin lernen. Erlittene Ungleichheit kränkt das Selbstgefühl. Und aus dieser Kränkung der Eigenliebe entspringen die größten Menschheitskatastrophen. Nehmen wir nur die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Wäre Josef nicht so viel klüger gewesen als seine älteren Brüder und hätte sein Vater ihn deshalb nicht so bevorzugt, hätte er außerdem nicht mit seinem prächtigen Gewand geprotzt, dann hätten die Brüder Josef nicht in die Zisterne geworfen und als Sklaven verkauft. Es hätte folglich auch keinen Auszug aus Ägypten, keinen Moses, keine Gesetzestafeln, kein jüdisches Volk, kein Christentum, keine Kreuzzüge und am Ende auch keinen Holocaust gegeben. Selbst Mohammed wäre nie Prophet geworden und Al-Qaida würde folglich auch nicht existieren. Eine ganze Katastrophenkette wäre der Menschheit erspart geblieben. Nie hätte ein deutscher Soldat afghanischen Boden betreten müssen, um radikale Islamisten zu bekämpfen. Vielleicht würden wir heute stattdessen Zeus, Wotan oder dem persischen Sonnengott Mithras opfern. Aber was soll's, das ist doch gleichgültig. Wie Karl Marx treffend bemerkte, ist Religion sowieso Opium für das Volk. Die Sache mit Josef zeigt jedenfalls ganz klar, welche üblen Folgen es hat, wenn einer viel klüger als andere ist und das auch noch offen zeigt. Nicht nur die Ungleichheit des Verstandes schafft große Übel. Fast noch gefährlicher ist die Ungleichheit bei der Schönheit. Da könnte ich jetzt von König David und Bathseba erzählen. Aber noch anschaulicher ist das Urteil des Paris mitsamt seinen Folgen. Auch hier begann das Unheil mit einer gedankenlosen Zurücksetzung. Bei der Hochzeit von Peleus und Thetis war zwar der ganze Götterhimmel eingeladen, nicht aber Eris, die Göttin der Zwietracht. Berechnend wie Frauen sind, spann sie ihre Rache viel feiner als einstmals Kain. Durch den Wurf eines goldenen Apfels mit der Aufschrift »Der Schönsten« provozierte sie einen Streit zwischen Hera, Athene und Aphrodite. Zeus, als der Chef des Götterhimmels, hielt sich da weise raus. Und so traf am Ende der trojanische Königssohn Paris die Wahl. Er wählte Aphrodite. Zur Belohnung verschaffte sie ihm die schönste Frau unter den Sterblichen, Helena, die nur leider schon mit einem anderen verheiratet war. Das führte zum Trojanischen Krieg. Der forderte zwar viele Opfer, aber die große Katastrophe, nämlich der Fall Trojas, wäre verhindert worden, hätte nicht der Klügste unter den Griechen, Odysseus, die Idee mit dem trojanischen Pferd gehabt. Das bewirkte den Untergang Trojas, die Flucht von Aeneas und die Gründung Roms. Das heißt, die größte Militärmacht der Antike, die 1000 Jahre lang den größten Teil der damals bekannten Welt unterdrückte und knechtete, konnte nur entstehen, weil die Göttin Eris wegen einer ausbleibenden Hochzeitseinladung beleidigt war. Will man also den Weltfrieden retten, so heißt das, niemanden von der Gästeliste streichen, alle gleich behandeln. Die Folgen der gefühlten Ungleichheit können sonst schrecklich sein. Ganz nebenbei zeigt diese Geschichte, Schönheit und Klugheit, die den Durchschnitt deutlich übersteigen, verderben die Welt und müssen folglich verhindert werden. Die Römer, damit setzte sich das Unglück fort, waren nicht nur militärisch am tüchtigsten. Sie hatten auch eine überlegene Verwaltung, das beste Rechtssystem, die besten Ingenieure und Straßenbauer der damaligen Welt. Ihr Reich florierte. Der dadurch steigende Lebensstandard schuf neue Ungleichheit und erregte den Neid der barbarischen Völker außerhalb der Reichsgrenzen. Erneut führte Ungleichheit zu Kriegen. Und es war ganz gerecht, dass am Ende, in der Völkerwanderung, all die armen Völkerstämme gewannen, die aus der Tiefe Osteuropas und Asiens gegen die Reichsgrenzen brandeten. Diesen armen Völkern, das ist die List der Geschichte, kam eine andere Ungleichheit zugute. Sie hatten nämlich wesentlich mehr Kinder als die dem Wohlleben verfallenen Völker des Römischen Reiches und damit auch mehr Krieger. So besiegte die eine Ungleichheit die andere. Die Zerstörung des Weströmischen Reiches durch die Germanen bewirkte für 900 Jahre eine ziemliche Ruhe in Gleichheitsfragen. Zwar war die Ungleichheit extrem, aber in der ständischen Ordnung des Mittelalters war sie gottgewollt und niemand musste sie persönlich nehmen. Aber seit dem 14. Jahrhundert gab es eine sich immer mehr beschleunigende Ablösung überkommener Ordnungsbilder. Handel, Wissenschaft und Künste explodierten, es nahte das Zeitalter der Entdeckungen. Scheitern, Entwurzelung und neue Lebenschancen nahmen gleichzeitig zu. Das Maschinenzeitalter begann, ungeheure Reichtümer wurden gesammelt und erstmals schien es rein physisch möglich zu sein, alle Menschen am Tisch der Gesellschaft ausreichend zu behausen, zu kleiden und zu ernähren. Das war die Stunde der Philosophen mit sozialistischen Ideen, die durch die Umwälzungen und ihre Folgen sowohl fasziniert als auch abgestoßen waren. In das fruchtbare, erwartungsvolle Vakuum, das so entstanden war, stieß der Marxismus mit seiner materialistischen Geschichtslehre. Nun konnte man wissenschaftlich beweisen, dass die menschliche Geschichte einen Sinn und ein Endziel hatte, dass sie sich in Stufen immer höher entwickelte und am Ende, nach der Überwindung des privaten Eigentums, in die menschlichen Verhältnisse endlich eine höhere Vernunft einkehren wird, die in der Überwindung der Klassengegensätze, der Gleichheit der Geschlechter, dem Absterben der Familie, der Bildung für alle und der Beseitigung aller wesentlichen materiellen Unterschiede ihren Ausdruck findet und selbstverständlich alle Völker der Erde umfasst. Diese Entwicklung zu vollständiger Gleichheit ist nicht nur moralisch geboten, sie ist auch vernünftig und letztlich unaufhaltbar. Gleichzeitig nimmt sie die besseren Traditionen aller großen Religionen auf, denn mit der Gleichheit entziehen wir der Gier, dem Neid, dem Hass, der Ruhmsucht und den meisten übrigen Lastern den Boden und beseitigen alle von der Gesellschaft aufgerichteten Hindernisse, dass der Mensch so sanft, so gut und so tugendhaft werde, wie es seiner unverdorbenen Natur entspricht. Ein bisschen Blut und Terror auf dem Weg zu so einem hehren Ziel wären schon akzeptabel gewesen. Das Scheitern des real existierenden Sozialismus, das leider keiner bestreiten kann, muss aber nicht heißen, dass die Utopie wertlos war. Wer weiß, was sich noch ergibt, wenn man weiter konsequent das Gleichheitsziel verfolgt. Vor 130 Jahren schrieb Friedrich Engels: Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit. Die Gesellschaft sorgt für alle Kinder gleichmäßig, seien sie eheliche oder uneheliche. Damit fällt die Sorge weg wegen der Folgen, die heute die rücksichtslose Hingabe eines Mädchens an den geliebten Mann verhindert. Wird das nicht Ursache genug sein zum allmählichen Aufkommen eines ungenierten Geschlechtsverkehrs und damit auch einer laxeren öffentlichen Meinung von wegen jungfräulicher Ehre und weiblicher Schande? Freie Liebe als Frucht des vollendeten Kommunismus? O Friedrich Engels, du alter Schwerenöter! Aber schon in der Ilias wurden erfolgreiche Krieger mit der Liebe belohnt. Was die materielle Gleichheit angeht, zeigen die umfangreichen statistischen Untersuchungen, die Richard Wilkinson und Kate Pickett angestellt haben, dass das Ausmaß gesundheitlicher und sozialer Probleme umso größer ist, je größer die materielle Ungleichheit in einer Gesellschaft ist. Das hat aus ihrer Sicht auch psychologische Ursachen. Zitat: Der Grad der Einkommensunterschiede hat einen großen Einfluss darauf, wie Menschen miteinander umgehen. Zitat Ende. Generell gilt: Ungleichheit ist Ungerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist gemein. Darum ist es ganz richtig, dass sich kürzlich eine Grünen-Politikerin aus Berlin gegen Schönheitswettbewerber ausgesprochen hat, weil dort grundsätzlich Menschen ausgeschlossen werden, die nicht so schön sind. Und darum war die Weigerung der Modefirma Abercrombie & Fitch, ihre Mode in XL und Größe anzubieten, ausgesprochen menschenfeindlich, nämlich eine Diskriminierung von dicken Mitbürgern. Die Wirklichkeit. Das Buch von Richard Wilkinson und Kate Pickett liefert eine schöne Erzählung und anregende statistische Analysen. Es beweist nur nicht das, was es zu beweisen vorgibt. Die gewählten sozialen Indikatoren spiegeln teils nicht die materielle Ungleichheit, sondern die Qualität staatlicher Leistungen, zum Beispiel im Bildungssystem oder im Gesundheitswesen. Teils spiegeln sie kulturelle Eigenheiten wie Alkoholmissbrauch oder Selbstmordneigung, wobei die letztere gerade in sehr gleichen Gesellschaften wie Dänemark oder Japan besonders hoch ist. Teils ethnische Spannungen, Gefängnisstrafen in den USA. Nimmt man die USA, Großbritannien, Portugal und Griechenland heraus, so sind die Ergebnisse kaum noch signifikant. Speziell für die USA werden die Ergebnisse sowieso überlagert durch das Fehlen einer Krankenversorgung für 40% der Bevölkerung und die ethnischen Unterschiede. Dänemark und Italien haben ein gleiches Niveau des Problemindikators, obwohl die Einkommensverteilung in Italien viel ungleicher ist. Der Problemindikator liegt in Österreich wiederum höher als in der Schweiz, obwohl die Einkommensverteilung deutlich gleicher ist. Man kann die Daten auch ganz anders lesen. Homogene Gesellschaften haben weniger gesundheitliche und soziale Probleme, Einwanderungsgesellschaften größere. Das ist unmittelbar einleuchtend, ohne Rückgriff auf Verteilungsfragen. Interessant ist auch die Beobachtung, dass die von der UNICEF erfragte Lebenszufriedenheit von Kindern gar nicht mit der Einkommensungleichheit oder dem materiellen Wohlbefinden korreliert. Die Niederlande liegen bei der Lebenszufriedenheit der Schulkinder an der Spitze, Deutschland dagegen recht weit hinten, obwohl die Einkommensverteilung in beiden Ländern praktisch identisch ist. Weit vorn liegen auch Spanien und Griechenland, obwohl in beiden Ländern die Ungleichheit der Einkommen wesentlich ausgeprägter ist als in Deutschland. Der wichtigste Indikator für Lebensqualität, die Lebenserwartung, wird in heutigen Industriegesellschaften durch drei Faktoren kausal fast völlig erklärt. genetische Disposition, Übergewicht, Alkoholkonsum. Die letzteren beiden Faktoren sind eine Frage des Lebensstils, der wiederum abhängig ist von Bildung und Schichtzugehörigkeit. Der Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und Einkommen ist eine Scheinkorrelation. Wer mäßig trinkt, mäßig isst und sich regelmäßig bewegt, kann auch mit niedrigem Einkommen steinalt werden. Im Übrigen fand der erhebliche Anstieg von Übergewicht und Fettleibigkeit, der seit einigen Jahrzehnten in allen Industriestaaten beobachtet wird, ganz ohne Verschärfung der Einkommensungleichheit statt. Recht gewagt wäre zudem die Vermutung, dass der Gram über eine niedrige Stellung in der Einkommenspyramide zu Fettsucht und Alkoholmissbrauch führt. Dies gilt allenfalls insoweit, als ein Mensch seine relative Einkommensposition als Aussage über seinen sozialen Rang interpretiert und als Beeinträchtigung seines Selbstwertgefühls erlebt. Ungleichheit, Neid und Hoffart. Für das Wohlbefinden des Menschen spielt nämlich die Frage des sozialen Rangs bzw. des Prestiges eine eminente Rolle. Jedwede Ungleichheit, die ihn betrifft, aber nicht begünstigt, erfreut ihn nicht. Das gilt für den Besitz von Gütern, von Macht, von Schönheit, von Geist ebenso wie für die eigene Beliebtheit, die berufliche Karriere, wissenschaftliche oder sportliche Leistungen. Zum Glück ist das Geflecht von Rangordnungen mit unterschiedlichen Bezügen so komplex, dass nahezu jeder Mensch für sich auch einige Rangordnungen konstruieren kann, bei denen er einen komfortablen mittleren Platz einnimmt. Wer bei der Beförderung übergangen wurde, hat vielleicht mehr Glück bei den Frauen als der berufliche Wettbewerber. Wer beim Einkommen hinten liegt, hat vielleicht besonders wohlgeratene Kinder. Wer nie im Beruf reüssierte, findet vielleicht Erfüllung in der Taubenzucht oder in einem anderen Hobby. Trotzdem empfinden die meisten Menschen bei den Dingen, die ihnen wichtig sind, Ungleichheit zu ihren Ungunsten als einen Stich gegen ihr Wohlbefinden oder ihr Selbstwertgefühl. Die natürlichen Reaktionen darauf sind Neid und Missgunst. Diese Gefühle sind aber sozial tabu. Man gibt sie deshalb kaum je ehrlich zu, sondern versucht sie zu rationalisieren, indem man dem Objekt des Neides, dem wohlhabenden Nachbarn, dem erfolgreichen Aufsteiger, dem charmanten Frauenheld, negative Eigenschaften zuschreibt oder schlicht die Legitimität seines Erfolges in Frage stellt. Der durch Ungleichheit Begünstigte wiederum hat die Neigung, sich seinen beruflichen Erfolg, sein höheres Einkommen oder das erfolgreiche Werben um eine schöne Frau als persönliches Verdienst anzurechnen. Verliert er dabei die Maßstäbe, so verwandelt sich die verständliche Freude über das eigene Glück oder der berechtigte Stolz auf die eigene Leistung leicht in Hoffart, also Arroganz und unberechtigten Stolz. Neid und Stolz sind menschliche Urgefühle und zählen aus gutem Grund zu den 7 Todsünden des katholischen Glaubens. Durch die künstliche Verhinderung von Ungleichheit kann man aber Neid und Stolz ebenso wenig bekämpfen, wie man der Wollust, einer anderen Todsünde, dadurch Herr wird, dass man, was natürlich niemand vorhat, alle Frauen wegsperrt. Macht und Willkür. Viele Aspekte von Ungleichheit haben zu tun mit Macht. Das reicht von den Unterschieden in der individuellen Körperkraft bis hin zu wirtschaftlicher und politischer Überlegenheit. Wo es Macht gibt, ist ihr Missbrauch nicht fern. Und es war stets eine Kernaufgabe menschlicher Gesellschaften, den Gebrauch von Macht zu legitimieren, zu regulieren, einzuschränken und diejenigen zu bestrafen, die sich an diese Regeln nicht hielten. Keine menschliche Gesellschaft konnte je eine Ordnung finden, ohne sich zumindest implizite Gedanken über Gleichheit und Gerechtigkeit zu machen. Wo eine Gesellschaft den Anspruch erhob, Gerechtigkeit zu verwirklichen, musste es auch stets irgendwo ein Stück Gleichheit geben, und wenn es die Gleichheit vor Gott war. Zudem musste Ungleichheit begrenzt werden, mindestens in der Gruppe jener, die gemeinsam herrschten. Die moderne Demokratie kennt als legale Norm die Gleichheit vor dem Gesetz und als soziale Norm die Chancengleichheit. Aber natürlich und zu Recht geht die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung ununterbrochen darum, wie viel Ungleichheit auf welchem Gebiet erträglich ist und wie man die Schwachen vor der Willkür der Starken beschützen kann. Fairness und Gerechtigkeit. Menschen vergleichen sich überall, wo sie im sozialen Verband leben. Art und Intensität des Vergleichs sind unterschiedlich, je nach Art des Verbandes. Aber überall spielt das Empfinden von Fairness und Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. Das beginnt in der Familie und endet nicht am Arbeitsplatz. Wo ein Gruppenbezug empfunden oder ein objektiver Zusammenhang wahrgenommen wird, möchte man, dass Vergütungen und Belohnungen, ob in Geld oder Zuwendung, und Verpflichtungen, ob in Geld oder Arbeitsleistung, fair geregelt werden. Wo sich die Menschen fair behandelt fühlen, sehen die meisten unter ihnen auch ihrerseits eine Verpflichtung, sich fair zu verhalten. Das Ausmaß des Gemeinsinns ist allerdings unterschiedlich ausgeprägt zwischen Völkern und Gesellschaften und es betrifft auch unterschiedliche Entitäten. Manche Gesellschaften sind sehr auf die Familie oder auf den Clan zentriert. Bei anderen spielt die staatliche Gemeinschaft eine größere Rolle. Generell gilt, Solidarität und Fairness zeigt der Mensch nur in solchen Zusammenhängen, wo er sicher sein kann, dass ihm entsprechende Solidarität und Fairness auch widerfahren. Die Sicherung eines bestimmten Maßes von Gleichheit und Gerechtigkeit ist also auch eine Investition in die Großzügigkeit und das soziale Pflichtgefühl der Menschen. Die Gleichheit und das Glück. Gleichheit kann das Glück des Menschen steigern, soweit er sich dadurch vor Bedrohungen geschützt oder in seiner Wertigkeit gesteigert sieht. Allerdings sind die damit verbundenen sozialen Empfindungen vielfach auch sozial vermittelt. Je nach ihrer Sozialisation und Herkunft reagieren Menschen auf vergleichbare Rahmenbedingungen ganz unterschiedlich. Darum hat zum Beispiel auch die Tendenz zur missbräuchlichen Inanspruchnahme von Sozialleistungen typische gruppenbezogene Unterschiede. Gerade aber beim Verhältnis von Gleichheit und individuellem Glück kommen die unterschiedlichen Dimensionen von Gleichheit ins Spiel. Gleiche Bürgerrechte, gleiche Achtung der Persönlichkeit, gleiche Chancen, gleiche Absicherung vor Krankheit und Not. Oder gleiche Schulen, gleiche Einkommen, gleiche Wohnungen, gleiche Urlaube, vielleicht auch gleiche Gedanken? Kurzum, geht es um gleiche Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung oder um möglichst gleiche Ergebnisse? Diese Alternativen werden sich niemals in idealtypisch reiner Form gegenüberstehen, aber implizit liegen sie den meisten Streitigkeiten um Gleichheit zugrunde. Der erste Block steigert im Durchschnitt sicherlich das Glück. Aber die meisten Gleichheitsapostel zielen auf den zweiten Block. Sie wollen eine möglichst große Gleichheit der Ergebnisse und sind für dieses Ziel bereit, auch das Gute und Bewährte immer wieder auf den Kopf zu stellen. Das aber raubt dem Leben Farbe und Zauber. Es widerspricht auch zutiefst der menschlichen Natur und wäre, wenn erfolgreich, ein Versuch, die elementare Logik von Fortschritt und Entwicklung außer Kraft zu setzen. Diese besteht nämlich in der Produktion stets neuer Ungleichheit durch Wettbewerb. Leben, Fortschritt, Differenzierung. Ungleichheit als Prinzip und Antrieb der Evolution. Wäre alles gleich, so wäre die Welt längst den Wärmetod gestorben, beziehungsweise sie wäre gar nicht erst entstanden. Alle Bewegung, alle Entwicklung entsteht nämlich aus Differenz und aus dem Wettbewerb, den Unterschiede auslösen. So entstand das Leben auf der Erde. So vollzog sich die gesamte biologische Evolution einschließlich der Entwicklung des Menschen. Und so entstand auch die vom Menschen bewirkte soziale Evolution. Der Jäger mit Faustkeil war jenem ohne Faustkeil überlegen. Wer Ackerbau betrieb, war dem Jäger überlegen, weil er mit seiner Arbeitskraft mehr Menschen ernähren konnte. Wer einen mechanischen Webstuhl hatte, zerstörte das überkommene Weberhandwerk. Und wer heute besonders leichte Werkstoffe verarbeiten kann, sticht den Konkurrenten im Automobilbau aus. Genauso hat der in der Mode die Nase vorn, der die Trends von morgen besser erahnen kann als andere. Überall schlägt der Schnelle den Langsamen, der Fleißige den Faulen, der Gebildete den Unwissenden, der Kluge den Dummen, der Kreative das Gewohnheitstier, der Glückspilz den Pechvogel. Und so entsteht ständig neue Ungleichheit. Man kann ihre Folgen mildern, soweit sie sozial nicht akzeptabel sind. Aber den Antrieb, der dahinter steht, sollte man nicht beschädigen. Aus ihm entstehen nämlich Wissen und Wohlstand, mit einem Wort Fortschritt und Leben. Der Gleichheitsideologe dagegen möchte die Menschheit in stagnierende Gewässer führen, nur damit keine neue Ungerechtigkeit entsteht.